2, 1, go! Kommunistenkneipe, der Podcast mit Fabian. Herzlich willkommen bei der Kommunistenkneipe. Heute mit Bafta Sabo und René Artburg. Bafta Sabo ist eine Sozialwissenschaftlerin, Publizistin und Aktivistin. Sie beschäftigt sich mit Rassismus, Klassenpolitik und postkolonialen Strukturen und zudem schreibt sie für verschiedene linke Medien. Hallo Bafta. Hallo Fabian. Und René arbeitet für den Berliner Manifest Verlag, ist Mitglied der SOL, der sozialistischen Organisation Solidarität, und aktiven Netzwerken der kämpferischen demokratische Verdi. Hallo. Mit Bafta und René sprechen wir heute über das Buch Kapitalismus und Sklaverei, das vor kurzem im Manifest Verlag erschienen ist und wo die beiden einen Text noch beigesteuert haben, nämlich Marxismus, Sklaverei und Kapitalismus. Und ich muss sagen, ich habe das Buch gelesen und ich finde es wirklich richtig gut. Vielen Dank, dass ihr das sozusagen nach Deutschland gebracht und übersetzt habt. Ich bin ganz begeistert und ich freue mich auch auf das Gespräch. Vielen Dank für die Einladung. Der trinidadische Politiker und Nationalist Eric E. Williams formulierte in seiner 1938 verfassten Dissertation Der ökonomische Aspekt der Abolition des westindischen Sklavenhandels und der Sklaverei, die dann 5 Jahre später, also 1944, überarbeitet, erweitert und unter dem Titel Kapitalismus und Sklaverei publiziert wurde, 3 zentrale Thesen. Erstens, die Abschaffung der Sklaverei erfolgte nicht aus humanitären oder moralischen Gründen, sondern aus ökonomischem Interesse. Zweitens, der Rassismus gegen Schwarze war keine Ursache der Sklaverei, sondern ihre ideologische Rechtfertigung. Er entstand also als Folge der Versklavung, um diese ökonomisch profitable Praxis zu legitimieren. Und drittens, der transatlantische Sklavenhandel und die Sklavenarbeit in der Karibik leisteten einen entscheidenden Beitrag zur industriellen Entwicklung Großbritanniens und bildeten eine zentrale Grundlage des britischen Imperialismus. Williams war allerdings kein Marxist, sondern, wie gesagt, ein trinidadischer Nationalist. Warum veröffentlicht ein marxistischer Verlag aus dem trotzkistischen Spektrum ein Buch von ihm? Das lässt sich ziemlich leicht erklären, weil Williams sich eigentlich einer materialistischen Methode bedient in diesem Buch und eine politisch-ökonomische Analyse, wie ist die Plantagenökonomie entstanden, wie ist der Sklavenhandel entstanden, wie ist die Sklaverei abgeschafft worden, also Teil dieser Williams-Thesen, die du gerade vorgestellt hast. Und das passt eigentlich sehr gut, weil das auch an der Arbeit, die Marx im ersten Band des Kapitals zum Beispiel gemacht hat, kommen wir später vielleicht nochmal zu, anknüpft. Und Williams verfährt eigentlich immer auf verschiedenen Ebenen, die er miteinander verknüpft. Also seine Grundlage ist die ökonomische Analyse. Er guckt sich dann an, welche politischen Veränderungen hat es gegeben auf der Grundlage der ökonomischen Analyse, guckt sich an, welche Kämpfe haben dann wieder eine politische Veränderung herbeigeführt, wie hat sich das auf die Ökonomie ausgewirkt. Und so switcht er immer zwischen diesen 3 Ebenen und erklärt jeweils, was sie miteinander zu tun haben. Und ich finde, das ist eigentlich, passt gut zu einem klassisch-marxistischen Ansatz und damit auch in unser Verlagsprogramm. Und wer war Eric Williams eigentlich? Also könnt ihr vielleicht ein bisschen was Biografisches erzählen? Williams gehörte mit zur ersten Generation so karibischer, schwarzer Aktivisten. Er ist ein bisschen jünger als T.L.R. James, der die schwarzen Jakobiner unter anderem über die Revolution in Haiti geschrieben hat und gehört aber trotzdem noch zur selben Generation und ist damit die Vorgängergeneration von Leuten wie Walter Rodney. Rodney selbst hat sich auch viel auf Williams in seinem Buch Wie Europa Afrika unterentwickelte bezogen. Und Williams ist den Weg gegangen, den viele Aktive versucht haben, was man auch in Rodneys Biografie wiederfindet, also wirklich als erstklassiger Schüler, hat versucht, dort ein Inselstipendium zu bekommen. Da wurde 1 pro Jahr vergeben. Er war auch ein passionierter Fußballspieler. Also so beide Sachen spielten miteinander mit rein. Im Gegensatz zu Rodney und anderen kam er allerdings eher aus einer Mittelklassefamilie, die in der Kolonialverwaltung angestellt war. Also es waren jetzt nicht die allerärmsten Plantagenarbeiterinnen oder Hafenarbeiter aus diesen Familien. Kamen andere und er ist dann an ein College gegangen. Und später hat er dann in Oxford studiert, um dort auch seine Doktorarbeit zu verfassen, hat dann in den USA an der Universität gelehrt, wo er dann das Buch ausgearbeitet hat, basierend auf den Thesen seiner Doktorarbeit und ist dann in den 50er Jahren zurück nach Trinidad gegangen und dort auch noch vor der Unabhängigkeit Prime Minister geworden, also sozusagen Regierungsoberhaupt der Verwaltungseinheit der britischen Kolonie in Trinidad und nach der Unabhängigkeit war er dann bis zu seinem Tod Premierminister und hat da auch eine, ich sag mal, ziemlich unrühmliche Rolle gespielt. Er war, du hattest das schon gesagt, ne, trotzdem sein Buch so ein Anknüpfungspunkt für marxistische Analysen ist, war er jetzt kein Revolutionär, im Gegensatz zu James oder auch Rodney und anderen seiner Generation, und hat zunehmend repressiv auch gegen Widerstand im eigenen Land regiert. Also nach der formellen Unabhängigkeit ist die Wirtschaftsstruktur, was man in vielen entkolonisierten Ländern gesehen hat, hat sich nicht verändert. Also Port of Spain war das karibische Banken- und Handelszentrum, vor allen Dingen der weißen Bourgeoisie. Daran hat sich auch nach der Unabhängigkeit nichts geändert. Und dagegen gab es natürlich Widerstand. Und auch von 68 bis 70, auch eine 68er-Bewegung in der Karibik war ziemlich groß, ausgehend von Jamaika damals. Und 1970 kam es sogar zu einem sich anbahnenden Generalstreik. Und Williams ist sehr repressiv dagegen vorgegangen. Die Studentenproteste haben sich dann mit den Arbeiterinnen zusammengeschlossen. Und er hat sogar damit gedroht, die ehemalige Kolonialmacht ins Land zu holen. Also er hat zwei Panzerkreuzer der britischen Seemacht angefordert, um den Leuten quasi zu zeigen, das passiert, wenn ihr nicht aufhört zu protestieren. Hat jemanden wie Cecil R. James, der zwar in England lebte, aber sehr oft nach Trinidad in seine Heimat zurückgekommen ist, unter Hausarrest gestellt, wenn es gerade Kämpfe gab im Land. Und die Studenten auf diesem Platz in Port of Spain, wo Williams auch sehr viel Kundgebung abgehalten hat, haben dann unter anderem auch sein Buch Kapitalismus und Sklaverei in die Höhe gehalten und haben gesagt, dagegen, wogegen wir jetzt protestieren, das haben wir unter anderem aus seinem Buch aufgelernt. Also es zeigt, er war dann Verbündeter des Westens, der USA vor allen Dingen, ähnlich wie wir das auch mit Michael Manley in Jamaika gesehen haben, hat seine politische Partei sehr nach dem Vorbild dort aufgebaut und hat da eine sehr reaktionäre Rolle gespielt. Das bedeutet, man kann sich als marxistischer Verlag schon auf das Buch beziehen, auch wenn man logischerweise eine kritische Haltung gegenüber Williams und seiner Politik hat. Es heißt ja auch, das ist so ein bisschen ironisch, dass er, als er immer repressiver wurde, als Premierminister auch viele Bücher verboten hat, unter anderem sein eigenes, weil es eben auch eines dieser Bücher war, die eben sehr wichtig waren in diesen Studierendenprotesten. Und neben Jamaika war Trinidad eigentlich mit das wichtigste Land für die aufkommende Black Power-Bewegung, die sich in der Karibik herausgebildet hat und sich dann ja auf viele andere westliche Länder ausgeweitet hat. Ja, ja, sogar Stokely Carmichael, Kwame Nkrumah, wie er später hieß, die hat dann die Einreise ins Land verweigert, genau, als Vertreter der Black Power Bewegung. Und in seinem Buch, in das wir jetzt sozusagen ein bisschen einsteigen wollen, argumentiert er, dass die Sklaverei des Kapitalismus in Amerika nicht aus moralischen oder rassistischen Motiven, sondern aus ökonomischer Notwendigkeit entstanden ist. Nach seiner Analyse war die Versklavung von Afrikanerinnen eine funktionale Antwort auf den Arbeitskräftebedarf der kolonialen Plantagenökonomien, insbesondere für Zucker, Tabak, Baumwolle und andere Exportgüter. Welche Gründe führt denn Williams für diese ökonomische Notwendigkeit an? Er führt ja aus, dass die ersten Plantagen und die ersten Kolonisierungsversuche, vor allen Dingen von Britannien in Nordamerika, ja erstmal nicht eine Plantagenökonomie waren, die vor allen Dingen schwarze Sklavinnen ausgebeutet hat, sondern er beschreibt ja, dass es Versuche gab, erstmal arme Häftlinge aus England, aus den kolonisierten Schottland oder Irland dorthin zu bekommen. Aber ich glaube, wenn man sich historisch anguckt, gibt es einmal ein Motiv, so ein allgemeines Kolonisierungsmotiv. Wenn du große Ländereien wie in Nordamerika kolonisieren willst, musst du das mit unfreien Arbeitskräften tun, weil wenn du da meinetwegen freie Bauernfamilien ansiedelst und versuchst, das Land irgendwie so in Besitz zu nehmen, dann bist du ja auf eine natürliche Reproduktion, auf Generationenfolge angewiesen. Und das heißt, dass das sehr lange dauert. Also sagen wir mal 15 bis 20 Jahre pro Generation und das Bevölkerungswachstum ist relativ langsam. Das bedeutet, die mussten massiv Bevölkerung aus anderen Teilen der Welt dort ansiedeln. Und Marx hat das im ersten Band des Kapitals auch schon beschrieben, als er die neue Kolonisationstheorie diskutiert, dass die Leute das ja irgendwie nicht im Blut haben, sich als Lohnarbeiter ausbeuten zu lassen. Und wenn es genug Land gibt, das frei zu besetzen ist, dann werden die Leute halt eher ansässig, arbeiten für sich und lassen sich nicht ausbeuten. Und es gab auch ziemlich viel Widerstand. Und um dann diesen massiven Arbeitskräftebedarf für die Kolonisierung sicherzustellen, haben sie halt auf den beginnenden und zunehmenden Sklavenhandel mit schwarzen Sklavinnen aus Afrika zurückgegriffen. Und er beschrieb ja, wie gesagt, dass Sklaverei nicht dem Rassismus entsprungen sei, sondern dass Rassismus eine Konsequenz der Sklaverei sei. Und er schreibt dann, unfreie Arbeitskräfte in der neuen Welt waren braun, weiß, schwarz und gelb, katholisch, protestantisch und heidnisch. Der erste Fall von Sklavenhandel und Sklavenarbeit in der neuen Welt betraf, ethnisch gesehen, nicht die Schwarzen, sondern die indigenen Bevölkerung. Und das entspricht ja auch ziemlich genau der marxistischen Argumentation, dass Rassismus eine ideologische Funktion hat vor allen Dingen. Wie entwickelt sich denn aus dieser Konstellation heraus der klassische anti-schwarze Rassismus nach seiner Argumentation, und dann entspricht das auch dem aktuellen marxistischen Forschungsstand? Insbesondere dieses Zitat ist ja häufig auch so ein bisschen die Grundlage für so eine marxistische Analyse davon, wie Rassismus und Sklaverei zueinander in Beziehung stehen. Und das eben wichtig einmal zu verstehen, das, was René gerade beschrieben hat, also dass die ursprünglichen Bestrebungen, die indigene Bevölkerung in den Amerikas zu versklaven, erstmal daran scheitert, dass die Bevölkerungsdichte nicht besonders hoch ist, dass es dort natürlich auch Widerstand gibt und dass es nochmal schwieriger ist, die lokale ansässige Bevölkerung zu versklaven, wenn sie einfach woanders hingehen können, wenn sie eine bessere Kenntnis des Landes haben und so weiter. Also dass sich aus dieser materiellen Notwendigkeit erstmal ergibt, dass man aus anderen Kolonien Sklaven heranschafft und da vor allem eben aus den afrikanischen Kolonien. Und diese Verengung auf diesen anti-schwarzen Sklavenhandel, der ergibt sich erstmal durch diese Konstellation. Und der Rassismus ist da nicht der treibende Faktor, den irgendwelche Europäer sich ausdenken und dann auf den Gedanken kommen, okay, schwarze Menschen sind aus folgenden Gründen unterlegen und deswegen gehen wir jetzt spezifisch nach Afrika und versklaven spezifisch die Bevölkerung dort, sondern eher umgekehrt, dass aus dieser Konstellation sich dann ergibt, dass Sklaven aus Afrika auf eine bestimmte Weise theoretisiert werden müssen. Also durch Rassentheorien, die dann eben rechtfertigen, warum die besonders gut geeignet sind für diese Form von Sklavenhandel. Und das verengt sich aus unterschiedlichen Gründen immer weiter auf spezifisch schwarze Sklaven. Auch aus Gründen, auf die Williams nicht direkt in diesem Buch eingeht. Also dass es natürlich auch auf bestimmten Plantagen gemeinsame Kämpfe gab von Weißen, die aus Europa als Siedler gekommen sind und in unterschiedlichen Systemen von Schuldknechtschaft, zum Beispiel eben schwarzen Sklaven auf den Plantagen, indigene amerikanischer Bevölkerung und die Notwendigkeit sozusagen durch Rassentheorien eine neue Staatsverwaltung einzuführen und deswegen auch diesen spezifischen Sklavenhandel auf schwarze Menschen zu verengen oder beziehungsweise auf Menschen aus den afrikanischen Kolonien, die dann ja als schwarze Menschen theoretisiert werden im Nachhinein, die ergibt sich sozusagen eher aus dieser historischen und ökonomischen Konstellation und nicht umgekehrt. Ja, und es gab sogar, ich glaube, Ende des 17. Jahrhunderts, also in einer relativ frühen Phase der britischen Kolonisierung, auch Beispiele, wo schon Plantagenbesitzer und Politiker, die eigentlich unter Herrschaft der englischen Krone standen, Unabhängigkeitsbestrebungen in Nordamerika hatten. Und sich da auch auf die schwarze und weiße und teilweise indigene Bevölkerung, indem sie ihnen Versprechungen gemacht haben, sie freizulassen, gestützt haben gegen die englische Krone. Und das war auf jeden Fall ein Warnschuss gegenüber den Plantagenbesitzern, die in England waren und den Herrschenden in England, dass man irgendeinen Mechanismus braucht, um die voneinander zu trennen. Und dann war das natürlich auch der Rückgriff auf so eine rassifizierte Trennung zwischen schwarzer und weißer Bevölkerung extrem wichtig für sie dann letztendlich. Ja. Sozusagen Teil und Herrsche. Dass man genau. Also wirklich ganz, man könnte schon fast sagen, klischeehaft marxistische Argumentation. Ja, genau. Und ich glaube, das ist auch wichtig nachzuvollziehen, dass die massive Ausbeutung der schwarzen Bevölkerung auf den Plantagen in der sogenannten Neuen Welt das hervorgebracht hat und dass Sklaverei in der Vergangenheit wirklich keine Hautfarbe, keine ethnischen Unterscheidungen in der gleichen Art und Weise, wie sie dann später in kapitalistischen Plantagenökonomie gemacht wurde, kannte. Vielleicht können wir da kurz nochmal über die Servitude oder diese Schuldknechtschaft sprechen, wo, ja, ihr habt es jetzt schon erwähnt, teilweise straffällige Häftlinge, aber auch teilweise einfach Leute von der Straße weggefangen worden sind. Williams bezeichnet das ja explizit als Vorläufer der Versklavung von schwarzen Menschen. Aber inwiefern unterschied sich denn dieses Servitude-System von einer Sklaverei, von einer Versklavung schwarzer Menschen? Es war eher ein zeitlich beschränktes Verhältnis. Also das war im britischen Kolonialreich, hat sich das ja sehr lange gehalten, dass Leute über einen festgelegten Zeitraum von 5 oder 10 Jahren zur Abarbeitung ihrer Strafe oder einfach zur Abarbeitung der Kosten für die Überfahrt von Europa nach Nordamerika irgendwo unter der Herrschaft eines Plantagenbesitzers arbeiten mussten, aber danach quasi freigelassen wurden, um dort ansässige Bauern zu werden. Viele sind auch wieder zurück in ihre Heimatländer gegangen, weil das einfach sehr unwürdige Lebensbedingungen dort waren. Und die hatten tatsächlich, gab es eine rechtliche Unterscheidung auch, weil die Subjekte aus dem Königreich England zum Beispiel hatten gewisse Rechte, was denn schwarze Sklavinnen zum Beispiel nicht hatten. Also die waren ja keine Bürger des englischen Königreichs oder sowas. Das bedeutete, dass man da auch schon eine rechtliche Unterscheidung hatte und die Ausbeutung zwar formal nicht unbegrenzt betreiben konnte, aber trotzdem versucht wurde, innerhalb dieser kurzen Zeit, dieser 5 bis 10 Jahre, das Maximum rauszuholen aus den Leuten. Hm. Zum Beispiel durften sie ja Eigentum haben, also auch wenn es in der Praxis meistens nicht so die Rolle gespielt hat. Und was ich auch spannend fand, ist, dass er beschrieben hat, wie die regelrecht wirklich sich so ein System aus so korrupten Richtern und irgendwie in der korrupten Justiz gebildet hat, das dann auch sozusagen versucht hat, richtig viele Menschen in diese Schuldknechtschaftsverhältnisse zu bringen, also von Geschichten von sozusagen Weise von der Straße weggefangen, Leute betrunken gemacht und plötzlich sind sie aufgewacht auf einem Schiff, das sie dann in die USA oder in die Karibik gebracht hat. Auch spannend auf jeden Fall. Spirits nannte man die, glaube ich, die Menschen, die das organisiert haben, glaube ich, oder? Oder verwechsel ich das gerade? Da müsste ich auch nochmal ins Buch reingucken, aber es würde auf jeden Fall gut passen. Aber ich finde das, weil du das jetzt gerade erwähnst, trotzdem sie diese Kampagnen gefahren haben, hat die Anzahl der Leute, die sie in diese Abhängigkeit gebracht haben, nicht ausgereicht, um die Plantagen oder Kolonisierung effizient zu betreiben. Und das war auch was, was, ich sag mal, den iberischen Kolonialmächten, also vor allen Dingen Portugal, in der frühen Phase der Kolonisierung passiert ist. Die haben Soldaten verpflichtet, nach Afrika zu gehen, um da zu kolonisieren. Die haben auch Gefangene dorthin geschickt und andere, aber die sind, sobald sie konnten, von dort auch wieder geflohen, weil das einfach keine Lebensumstände waren, unter denen sie zumindest unter Herrschaft in Anführungsstrichen ihre eigenen Leute leben konnten oder wollten. Also das hat auf jeden Fall nicht lange geklappt. Viel von der Kriminalisierung, die auch dazu geführt hat, dass Menschen aus Europa sozusagen für diese Schuldknechtschaft verpflichtet wurden, hängt ja auch mit der Durchsetzung der ursprünglichen Akkumulation in Europa zusammen. Also dass plötzlich mit der Durchsetzung der bürgerlichen Ordnung Dinge kriminalisiert werden, die vorher eben nicht kriminell waren. Also zum Beispiel, dass es diese Vagabundengesetzgebung gibt, also dass Menschen irgendwie gezwungen werden, irgendwo sesshaft zu sein und irgendwo gemeldet zu sein, dass Betteln oder solche Dinge verboten werden, um Menschen in die Lohnarbeit in Europa zu zwingen. Also das waren sozusagen Gesetze, die eigentlich erstmal eine Lohnarbeiterklasse in Europa schaffen sollten und gleichzeitig aber auch Menschen kriminalisieren, die sie dann von der Schuldknechtschaft in den Überseekolonien verpflichten können. Also sozusagen so eine Schaffung der Arbeiterklasse eigentlich auf beiden Seiten des Atlantik durch die Durchsetzung dieser Gesetze in damals vor allem in England erstmal passiert ist. Da haben die auch voneinander gelernt, beide Seiten, oder? Ja. Also die Plantagenbesitzer und die Kapitalisten auf dem europäischen, also nicht Festland, sondern auf der Insel dort, haben sehr viel voneinander gelernt. Ja, total. Und es ist ja auch ein reales Problem, was unter anderem ja auch dazu geführt hat, dass man Sklaven aus Afrika in die Amerikas schaffen musste. Und darauf hat René auch schon verwiesen, dass Marx darauf auch in dem letzten Kapitel im Kapital, also die moderne Kolonisationstheorie, verweist, dass es für die Kolonisatoren erstmal ein Problem ist, dem sie in den Kolonien begegnen, dass dort die Produzenten von den Produktionsmitteln, also die Menschen von dem Land, auf dem sie anbauen und irgendwie Lebensmittel anbauen können, noch nicht getrennt sind. Und deswegen die Durchsetzung einer Arbeiterklasse dort erstmal sehr viel länger dauert als in Teilen Europas, wo das schon durchgesetzt wurde. Ja, und davon auch nicht vergessen, ich glaube im 15., 16. Jahrhundert hatte England noch ein großes Problem mit so einer Überschussbevölkerung, die vom Land vertrieben wurden, aber extrem arm waren. Also das wurde systembedrohend. Die wollten sie eigentlich in die Kolonien schaffen, aber 100, 200 Jahre später sah es ja völlig anders aus. Also da gab es einen enormen Arbeitskräftebedarf im Mutterland des Kapitalismus, wenn man so will, mit der beginnenden Industrialisierung. Also allein die Möglichkeiten oder der Rahmen, um massiv potenzielle Lohnarbeiter in die Kolonien zur Plantagenarbeit zu schaffen, wäre ja schädlich gewesen, weil man ja dann gar keine Niedriglöhner mehr gehabt hätte. Viele werden sich vielleicht noch an ihre Schulzeit erinnern, wo Merkantilismus und der transatlantische Dreieckshandel im Geschichtsunterricht sozusagen angekommen sind. Diese Begriffe sind ja auch wichtig, um die Geschichte der Versklavung von Schwarzen zu verstehen. Könnt ihr vielleicht mal kurz erklären, was das eigentlich nochmal bedeutet, also sozusagen unser aller Schulwissen nochmal auffrischen und vor allen Dingen, welche Rolle der Handel mit schwarzen Sklaven hier historisch gespielt hat? Also transatlantischer Dreieckshandel ist ja erstmal ein geografischer Begriff, der eine ziemlich ökonomische Neuheit zur ausgehenden Mittelalter, beginnenden Neuzeit beschreibt, nämlich der Schaffung eines Weltmarkts, der erstmal das Dreieck Europa und vor allen Dingen der beginnende englische Kapitalismus, aber auch andere Teile West- und Nordeuropas umfasst, den afrikanischen Kontinent und dann eben die beiden amerikanischen Kontinente, eingeschlossen der Karibik, aber natürlich dann auch später bis hin nach Asien, Südostasien, Indien und die ganzen britischen Kolonien dort in der Gegend reichte. Und das bedeutet, dass man mit dem Beginn der Industrialisierung und Kapitalismus in Europa die Produktion von fertigen Waren hat, die dann zum Teil nach Afrika exportiert werden, um dort vor allen Dingen Edelmetalle zu tauschen in erster Linie. Also das war auch der Beginn. Es gab beim ausgehenden Mittelalter in Europa eine Edelmetallkrise. Auch die iberischen Königshäuser waren massiv überschuldet durch die Eroberung der iberischen Halbinsel gegen die Mauren und so weiter und so fort. Das war sehr kostspielig. Die hatten kein Geld, keine Edelmetalle. Das war also ein Anliegen, das zu bekommen aus Afrika. Und dann haben sie natürlich festgestellt, dass es sehr lukrativ ist, Arbeitskräfte auch dort billig einzukaufen, also Sklavinnen zu fangen in immer größeren Ausmaß, vor allen Dingen als dann die Kolonien in Süd- und Nordamerika eingerichtet wurde, um sie dorthin zu verschiffen. Das heißt, Waren gingen von Europa nach Afrika, die Edelmetalle gingen zurück nach Europa, die Sklavinnen gingen in die Kolonien, in die Amerikas, die vor allen Dingen Rohstoffe, du hast vorhin schon ein paar aufgezählt, also Kaffee, Tabak, Zucker und Baumwolle, vor allen Dingen die letzten beiden, waren extrem wichtig, die dann als Rohstoffe wieder zurück nach Europa exportiert wurden, um da industriell verarbeitet zu werden und dann Industrieprodukte auch wieder zurück in die Kolonien zu bringen. Hm. Was für eine Rolle haben da Handelsmonopole oder die berühmte Navigationsakte gespielt? Handelsmonopole waren erstmal ein Ausdruck der ökonomischen Macht der Plantagenbesitzer, weil sie gesagt haben, die Produktionsstätten im Mutterland dürfen nur Waren aus ihren Kolonien, von ihren Plantagen einkaufen. Und die Navigationsakte beschrieb auch ganz konkret, dass Waren nur auf Schiffen, die unter englischer Flagge segeln, transportiert werden dürfen. Also da eine Monopolisierung aus Waren, die vor allen Dingen aus den Kolonien in die Mutterländer verschifft wurden, um da eine Oberhoheit der eigenen Plantagen sicherzustellen und die Konkurrenz zu unterbinden. Also es gab ja nicht nur britische Zuckerplantagen oder andere Produkte, die da hergestellt wurden, um einfach zu unterbinden, dass es eine Konkurrenz zwischen den Plantagenbesitzern gibt, verschiedener Nationen, die dann sich preislich unterbieten, also was ja kapitalistische Gesetzmäßigkeit ist, die Konkurrenz untereinander über den Preis das zu machen, das wurde damit ausgeschaltet. Wir haben sozusagen, dass eine ursprüngliche Akkumulation auch erstmal darauf angewiesen war, die eigenen Märkte zu schützen. Sozusagen. Und das ist das merkantile System. Williams argumentiert, dass der Sklavenhandel für den transatlantischen Dreieckshandel und damit für Akkumulation von Kapital und den britischen Industrialisierungsprozess insgesamt sehr entscheidend war. Und er benutzt dafür Begriffe, die wir sehr gut aus dem Marxismus kennen. Aber wie argumentiert er das und wie weit deckt sich denn seine Analyse über die Wichtigkeit des Sklavenhandels für den Aufstieg der britischen Wirtschaft auch mit der Marxischen Analyse? Marx hatte ja im Kapital auch davon geschrieben, dass sozusagen die Sklaverei ein Moment der ursprünglichen Akkumulation ist. Genau, du hast es gerade schon gesagt, also insbesondere im Kapitel zur ursprünglichen Akkumulation, also da, wo es um die Entstehungsphase des Kapitalismus geht, führt Marx unter anderem das Kolonialsystem an und darin auch insbesondere die Kolonisierung der Amerikas und die Sklaverei. Die Ausführungen da sind noch relativ dünn, würde ich sagen. Also es gibt so fragmentarische Äußerungen von ihm in Bezug auf die Sklaverei, die wir in unserem Beitrag auch anführen, die aber keine systematische Darstellung davon sind, welche Rolle die Sklaverei eigentlich im Zusammenhang mit der Entstehung des Kapitalismus spielt. Aber er deutet da auch schon Punkte an, die sehr anknüpfungsfähig sind, auch für die Analyse von Williams und für eine allgemeine marxistische Analyse der Rolle der transatlantischen Sklaverei in der Entstehung des Kapitalismus. Und ein Faktor ist eben, dass die Plantagenökonomie ein Stück weit eine Grundlage für die Entstehung des Industriekapitalismus bietet, durch die Rohstoffe, die auf diesen Plantagen eigentlich angebaut werden. Also der industrielle Kapitalismus entsteht irgendwie in England, vor allem in Manchester durch die Textilindustrie. Und die Grundlage dafür war, dass auf den amerikanischen Plantagen Baumwolle angebaut werden konnte. Aber auch andere Rohstoffe, also Zucker, Kaffee, Tabak, das sind alles Dinge, die als Rohstoffe auf diesen Plantagen angebaut werden und dann nach Europa verschafft werden. Gerade Zucker und Kaffee sind natürlich auch gut geeignet für eine gerade aufkommende Arbeiterklasse als schnelle Energielieferanten, wenn man irgendwie 16 bis 20 Stunden in der Fabrik arbeiten muss. Und da beschreibt er eben, wie diese Plantagenökonomie die Grundlage und auch die materiellen Möglichkeiten für die aufkommende Industrialisierung in Europa bietet. Ja, es war ja, Marx hat ja beschrieben, dass der Industriekapitalismus vor allen Dingen aus dem Handelskapital hervorgegangen ist. Und dieser Merkantilismus, von dem du vorhin gesprochen hast, Fabi, das war ja auch die erste Phase, wo einfach über regionale Unterschiede über die Kontinente hinweg massive Profite gemacht wurden, auch einfach durch die Aneignung von Edelmetallen und anderen Sachen. Aber dass darüber hinaus überhaupt erstmal eine produktive Basis geschaffen wurde, erstmal in den Plantagen und dann aber auch mit dem Kapital, was da akkumuliert wurde auf dem europäischen Kernland dann. Hm. Und er beschreibt ja auch so ein bisschen, wie sich dann die Industriestädte in Großbritannien entwickelt haben und welche Waren da so produziert worden sind. Und vor allen Dingen auch im Zusammenhang mit dem Sklavenhandel. Welche Waren spielten da noch eine Rolle und inwiefern stellten diese auch einen Anfang der Industrialisierung dar? Also ihr habt jetzt natürlich schon von Zucker, Tabak, Baumwolle und so weiter gesprochen. Ich glaube, Baumwolle und die Textilindustrie kommen dann nochmal deutlich später. Dann klar, Rumproduktion und so weiter und so fort. Aber allein sozusagen, was bietet man in Afrika beispielsweise zum Handeln an? Also das muss ja auch dann industriell produziert werden. Was für eine Waren spielten da so eine Rolle? Also Metall spielt eine große Rolle. Genormte Metallstangen waren in Afrika ein Währungsersatz, den man tauschen konnte. Textilien wurden sehr viel angeboten. Und dabei muss man aber auch sagen, dass der Verkauf von europäischen Textilien, die wirklich minderer Qualität waren, in Afrika, vor allen Dingen in Westafrika, was wirklich ein Zentrum der Textilproduktion auf einem Niveau war, dass sich so die Aristokratie in Europa eigentlich die Finger danach geleckt hat, nach den Farben, Formen, nach der Qualität dieser Textilproduktion, die musste erstmal durch eine Herrschaft des entstehenden Handelskapitals zerstört werden, um dann quasi billige, minderwertige europäische Waren dorthin exportieren zu können. Ja, ich fand ganz eindringlich, dass er auch beschrieben hat, dass ja auch die Ketten sozusagen, in die Sklaven gelegt wurden, industriell oder manufakturell, sage ich jetzt mal, erstmal gefertigt werden mussten und dass das ja irgendwie dann im Anfang auch so ein bisschen der Beginn einer Eisen- und Stahlindustrie dann war, die letztendlich dann überhaupt erst die Möglichkeit geschafft hat, so viel Eisen zu verarbeiten, dass man dann auch Maschinen für die industrielle Produktion im Baumwollbereich produzieren konnte. Also das fand ich war ja, ein krasses Beispiel. Definitiv. Und wenn man sich die Schifffahrt anguckt, also die Schiffe mussten ja immer leistungsfähiger werden. Das bedeutet eine immer größere Tonnage umfassen, weil die Fahrten mit Segelschiffen natürlich extrem lange gedauert haben. Die waren extrem risikoreich. Und je mehr man mit einer Schiffsladung transportieren konnte, desto mehr Profit hat so eine Schiffsladung natürlich auch abgeworfen. Und es war schon immer so, dass die Produktion von großen Schiffen auch schon in der Antike manufakturmäßig betrieben wurde, mit einem hohen Anteil an Arbeitsteilungen. Auch in den italienischen Stadtstaaten, Florenz und Venedig zum Beispiel, unter staatlicher Aufsicht noch, also da haben Hunderte und Tausende zusammengearbeitet. Das Holz musste reingeschafft und verarbeitet werden, die Tuche für Segel und Taue musste gemacht werden, die Eisenbeschläge, die Fässer und alles andere und dann Kettenwerkzeuge für die Plantagen natürlich auch produziert werden. Ja, also irgendwie von Seilern, Tuchmachern, Sägereien, Stahlproduktion, Messingzeug, also Messingpfannen und so weiter und so fort, einerseits für die Kolonien, andererseits aber auch sozusagen als Tauschprodukte und ich würde mal sagen noch so Klimbim-Produktion, also so die klischeehaften Glasperlen, die dann auch teilweise eingetauscht worden sind und so. Und ich glaube, was auch noch relevant ist, so Versicherungen sind auch in der Zeit dann erstmal so entstanden, dass man sozusagen große Investitionen in solche riesigen Schiffe und auch versichern konnte dann. Das ist auch eine wichtige Entwicklung, die damit beigetragen hat. Und also diese insbesondere westindischen Pflanzer, sozusagen karibische Pflanzer, die gelangten über den Sklaven und den Zuckerhandel zu ungeheurem Reichtum. Und wo Reichtum ist, ist auch politische Macht. Wie haben diese Pflanzer dann, ihr habt ja gerade eben schon gesagt, die waren teilweise gar nicht vor Ort, sondern die waren sozusagen dann in Großbritannien, haben dort gelebt. Wie haben sie ihre ökonomische Macht dann in politische Macht umgewandelt? Und wie haben Sie Ihre Interessen zum Thema gemacht und vertreten? Ich habe das nochmal nachgeschaut, als du die Fragen geschickt hast zu der heutigen Folge. Und es war teilweise so, dass im britischen Unterhaus, was immer so um die 550 Parlamentsabgeordnete hatte, bis zu 80 Abgeordnete Leute waren, die direkt im Kolonialhandel verwickelt waren oder die Anteile an irgendwelchen Unternehmungen hatten, an Plantagen hatten und sowas. Also wirklich eine direkte politische Vertretung dieser Kapitalfraktion. Aber darüber hinaus gab es richtige Lobbyverbände zum Beispiel, die dann auch in der Lage waren, in den großen Handelsstädten wie Liverpool und London in einer langen Reihe von Jahren immer den Bürgermeister zu stellen, was ein extrem wichtiges Amt war und dann natürlich Gesetzgebung, örtliche Gegebenheiten, was wird wie finanziert und sowas im Sinne der Pflanzer durchzusetzen. Und man weiß natürlich, dass Parlamentswahlen immer anfällig für Korruption sind. Das ist in keinem Land irgendwie ungewöhnlich. Aber man muss sich das vorstellen, dass Parlamentswahlen im Landkreis, im frühneuzeitlichen England noch viel, viel mehr davon abhängig waren, dass die Leute das Geld hatten, um die Stimmen einfach zu kaufen. Also die haben dann Feste, das Klassische, die Leute besoffen machen und dann zur Wahl ohne zu bringen und sowas. Dafür brauchte man das Geld und da wurde natürlich auch das Kapital aus den Plantagen eingesetzt oder die Profite, die sie damit gemacht haben, um dann eben ihren Parlamentssitz damit zu gewinnen. Den dann zu nutzen, um zum Beispiel die Monopole aufrechtzuerhalten, die ihnen sozusagen Profite versprochen haben. Kommen wir jetzt sozusagen vielleicht zu einer anderen Kolonie des britischen Reichs, und zwar die späteren Vereinigten Staaten, also sozusagen die Festlandkolonien. 1976 erklärten ja die Vereinigten Staaten von Amerika ihre Unabhängigkeit und das gilt vielfach als so ein bisschen die erste moderne Demokratie und vor allen Dingen auch als eine politische Emanzipation von der britischen Monarchie. Und obwohl in der Regel auch sowas wie die Boston Tea Party in den Lehrbüchern steht, werden da ökonomische Fragen eher so als eine Randnotiz verhandelt und eher so als eine Frage der Selbstbestimmung in die Geschichte der amerikanischen Unabhängigkeit. Also no taxation without representation ist da ja so ein Spruch, den man da immer wieder findet. Inwiefern spielten aber auch ökonomische Gründe eine Rolle für die Abspaltung der späteren USA? Wie waren die ökonomischen Beziehungen zwischen Festland, Karibik und Mutterland? Die nordamerikanischen Kolonien hatten für die karibischen Kolonien, da waren die Zuckerplantagen des britischen Kolonialreiches, also die Kernstücke des Plantagensystems und die hatten eher eine Zuliefererfunktion. Also die haben vor allen Dingen, ich sag mal, Rohstoffe wie Holz aus Nordamerika oder auch getrockneten Fisch, das war dieser getrocknete Kabeljau, war ein Klassiker, der dann, und gesalzene Kabeljau, der dann in die Kolonien verschafft wurde, um die Sklaven zu ernähren. Das war deren Rolle und die sollten eigentlich keine größere ökonomische Bedeutung bekommen. Es gab natürlich Anfänge von Baumwollplantagen, es gab auch Tabakplantagen, was aber weniger Sklavenplantagen waren, sondern mehr von unabhängigen Bäuerinnen und Farmern dort betrieben wurde. Und die Unabhängigkeit der Vereinigten Staaten hat viel damit zu tun, dass sich dann trotzdem, weil das war sehr weit weg, eine direkte Kontrolle auf dem Festland, Britannien war zwar Seemacht, aber Macht zu Land, so viele Soldaten waren dann doch nicht in Nordamerika. Das bedeutet, es hat sich trotzdem schon eine beginnende Industrie herausgebildet, auch von Sachen, die sie selbst dann hergestellt haben, Zuckerprodukte, die sie verarbeitet haben, beginnende Textilindustrie, im Norden vor allen Dingen, aber auch Eisenindustrie, wo sie selbst Waffen mitproduziert haben. Und das kommt in Williams Buch auch vor, dass die Kolonialherren in England sehr genau wussten, sie müssen das unterbinden, dass in den Kolonien Industrie entsteht, weil dadurch entsteht eine Konkurrenz und Unabhängigkeitsbestrebung. Nun haben sie es nicht geschafft, sich durchzusetzen in den nordamerikanischen Kolonien. Und das war die ökonomische Basis eigentlich für die Auseinandersetzung dann. Das wäre natürlich, no taxation without representation wird immer so als Forderung des kleinen Mannes dort unter des kleinen Bauern dargestellt, aber um die ging es überhaupt nicht. Also ich glaube, hätte Großbritannien zugewilligt, eine bessere Vertretung im englischen Parlament den nordamerikanischen Kolonialisten zuzugestehen, hätten sie es vielleicht noch ein bisschen rauszögern können. Aber so war ja die Haltung, okay, die Plantagenbesitzer aus der Karibik sind ja vertreten bei uns im Parlament, damit sind die Interessen aus den Kolonien vertreten und Schluss. Hm. Und ich glaube, auch die Navigationsakte beziehungsweise die Frage, mit wem dürfen eigentlich die Festlandkolonien auch Handel betreiben, spielt da auch eine Rolle. Weil es gab ja auch französische karibische Kolonien beispielsweise und spanische und so weiter und so fort. Und auch die brauchten ja Nahrung. Es hat sich gar nicht gelohnt, Nahrungsmittel auf den karibischen Inseln anzupflanzen und die haben sie oft vom Festland bezogen, also hat sozusagen die Konkurrenz noch beliefert und das wollten die Briten auch nicht. Und das war auch einer der Gründe, dass sozusagen auch das Handelskapital des Festlands sich eingeschränkt fühlte und sich nicht bevormunden lassen wollte. Williams hebt besonders die Bedeutung von Adam Smith hervor. Und Smith sah die amerikanische Unabhängigkeit als eine ökonomisch vernünftige und historisch folgerichtige Entwicklung. In The Wealth of Nations, auch 1776 erschienen, argumentiert er, dass die Kolonien Großbritannien mehr kosten würden, als sie einbringen, da militärischer Schutz und Verwaltung die Handelsgewinne überstiegen. Das merkantilistische System, das auf kolonialen Monopolen, Zöllen und den Navigationsgesetzen beruht, hielt er für ökonomisch ineffizient. Das entsprach Smiths allgemeinen Glauben an Freihandel. Wohlhand entstehe durch Arbeitsteilung, Wettbewerb und den ungehinderten Austausch von Waren. Koloniale Herrschaft widersprach diesem Prinzip, weil sie den Markt durch politische Zwangsverhältnisse verzerrte. Inwiefern war Smith nach Williams der Ideologe der wirtschaftlichen Entwicklung seiner Zeit? Man kann sagen, dass Smith eigentlich eine Entwicklung vorhergesehen hat oder begriffen hat, die sich dann im 19. Jahrhundert, also eigentlich wenige Jahrzehnte später, durchgesetzt hat. Nämlich hat er gesehen, dass das Industriekapital, vor allen Dingen in England, sich immer mehr entwickelt und die freie Konkurrenz fürs Industriekapital bedeutet, die Sachen zu einem möglichst günstigen Preis einzukaufen. Die Entwicklung des Kapitals im Mutterland war dadurch gehindert, dass diese Monopole der Kolonien weiterhin bestanden. Aber gerade was so klassische Lohngüter angeht, je billiger du die einkaufst, je weniger Wert in so Zuckerprodukten oder Textilprodukten steckt, desto geringer kannst du auch den Lohn drücken. Und das war für die englischen Kapitalisten, die dort ihre Industrie aufbauten, extrem wichtig, dass die Arbeiter quasi mit ein paar Penny oder sowas in der Woche versorgt werden konnten. Und das war dadurch behindert, dass die unter anderem höhere Preise aus den britischen karibischen Kolonien zahlen mussten, obwohl sie hätten vielleicht günstiger bei der französischen Konkurrenz einkaufen können oder andere Sachen. Also Smith hat die freie Konkurrenz der Kapitalisten untereinander und damit auch die Durchsetzung der billigsten Produktionsweise, wenn du so willst, oder billigsten Produktionsmethoden vorhergesehen und hat verstanden, was für eine Einschränkung das eigentlich ist. Und auch vor allen Dingen die Navigationsakte, dass britische Waren nur auf britischen Schiffen transportiert werden können. Es ist ja nicht nur so, dass die Kolonien untereinander hätten günstiger handeln können, sondern das ist ja auch so, dass die englische Industrie ihre Waren in alle Welt verkaufen konnte und auch immer mehr nach Europa. Hm. Vielleicht nochmal ergänzend dazu. Das ist ja bei Smith oder in der bürgerlichen politischen Ökonomie ja generell eine Argumentation, und das widerspricht sich vielleicht ein Stück weit mit der Argumentation von Williams, ist, dass Williams hier unterschiedliche Phasen der Entwicklung des Kapitalismus ausmacht. Also die Entwicklung der Plantagenökonomie ist ein bestimmtes Stadium, was sozusagen der Entwicklung der Industrieökonomie verhilft. Und diese wird dann aber überflüssig durch die Entwicklung dieser Industrialisierung. Und bei Smith ist es aber eigentlich die logische Entfaltung des kapitalistischen Prinzips, das sich sozusagen durchsetzt, weil es eigentlich das vernünftigere Prinzip ist. Und da beobachten beide eine ähnliche Entwicklung, aber die wird schon ideologisch oder auch theoretisch sehr unterschiedlich oder wenn nicht sogar gegensätzlich begründet eigentlich in der Frage, was ist eigentlich das Prinzip, was sich im Kapitalismus vergegenständigt? Und das, was Smith argumentiert, ist eigentlich zu sagen, dass der Kapitalismus ist eigentlich das natürliche menschliche System, das, worin sich Freiheit und auch eine bestimmte moralische Kohärenz herausbildet. Und das setzt sich mit der Zeit durch, weil es eigentlich das korrekte freie System ist und nicht aufgrund einer Notwendigkeit, die sich ökonomisch durchsetzt, die im Kontext der Industrialisierung entsteht. Und deswegen sind für ihn Sklaverei und Kapitalismus auch ein Widerspruch. Das ist ja schon ein anderes Argument als das, was Williams hier macht, der eher guckt, okay, welche unterschiedlichen Stadien in der Entwicklung des Kapitalismus gibt es eigentlich? Und bei ihm ist diese schwarze Sklaverei, die er hier darstellt, ja nicht eine vorkapitalistische Produktionsweise, die sich dann erledigt, sondern eine, die in einer bestimmten Entwicklungsphase des Kapitalismus überhaupt erst herausbildet. Ja, dass die Sklaverei nicht profitabel war, ist ein Argument, was bis heute vorgebracht wird. Genau, und das ist aber eine Stück weit ideologische Argumentation, die genau darauf hinaus will, eigentlich kapitalistische Arbeitsverhältnisse zu legitimieren, indem sie als frei gelten. Und das ist eine sehr starke Polarisierung zu diesen unfreien Arbeitsverhältnissen der Sklaverei. Das ist ja ein Punkt, den greift Marx eigentlich auch schon im Kapitel zur ursprünglichen Akkumulation auf, indem er sagt, okay, die unverhüllte Sklaverei in den Amerikas hat der verhüllten Sklaverei in Europa eigentlich zur Entstehung verholfen. Also dass es eigentlich gar nicht völlig unterschiedliche oder gegensätzliche Formen der Arbeit sind, sondern beides kapitalistische Formen der Arbeit, die beide auch eigentlich mit Zwang und Gewalt verbunden sind. Aber die Form der Lohnarbeit unterscheidet sich nochmal von der Form der Sklaverei durch die politische Herrschaft. Ja, und ich finde dieses Argument, was Smith macht, dass die Handelsgewinne von den Staatsausgaben für die Beherrschung der Kolonien, für den Seekrieg und weiß ich was, bei weitem übersteigen, das ist ja gar nichts, was sich heute erledigt hat. Also wenn man sich anguckt, die Kosten für Kriegsführung, ich meine, wir sind in Deutschland, hier werden hunderte von Milliarden für Aufrüstung ausgegeben. Und wenn man sich anguckt, in der Ukraine wird Krieg geführt, da werden Milliarden und Abermilliarden an Euros jedes Jahr reingepumpt, um diesen Krieg weiter fortzuführen. Wenn man dem die Handelsgewinne, ob weiß ich was, der letzten 10, 20 Jahre zwischen Europa oder auch USA und Ukraine entgegenhält, dann übersteigen die ein weiteres. Also als ob der Kapitalismus heute zu, in Anführungsstrichen, einer vernünftigen oder vernünftigeren Handlungsweise übergegangen wäre, sondern da ging es ja um die Sicherstellung der Verwertungsbedingungen des jeweiligen nationalen Kapitals, weshalb heute auch noch Kriege geführt werden. Und ob dann irgendwann mal ein höherer Gewinn bei rumkommt, das steht ja in den Sternen. Und für die Kriegsführung lässt man ja im Wesentlichen die Bevölkerung bezahlen und nicht die Unternehmen, die die Gewinne haben. Also das teilt sich nach wie vor auf. Aber das ist ein Argument, das wurde letztes Jahr in der FAZ auch wieder vorgebracht. Ne, Kolonialismus war kein gutes Geschäft, unter anderem, wo genau diese Argumentation gefahren wurde, aber wo das nicht gesehen wird, dass Kriegsausgaben des Staates was anderes sind als private Profite. Ist ja auch nur eine veränderte Form von Herrschaft, die man dann etabliert. Eine indirektere Form von Herrschaft, sozusagen die nachkoloniale Zeit, die bestimmte Kosten irgendwie auslagert, sag ich jetzt mal, aber trotzdem die Gewinne weiter ermöglicht. So, das ist dann vielleicht eine effektivere Form, die man da etablieren kann, aber auch gar nicht so prinzipiell anders. Die war aber auch nur möglich, wenn man zuerst gewaltsam sozusagen die Kolonisation durchgesetzt hat. Und erst dadurch war das nachkoloniale System ja auch profitabel. Das wird dann auch manchmal vergessen. Ja, man musste die Welt erstmal aufteilen, bevor man sie beherrschen konnte. Genau. In der Kommunistenkneipe gibt's keine Werbung, keine Bosse, nur unsere Perspektive. Damit wir das weitermachen können, teilt den Podcast, liked die Folge und unterstützt uns mit einer Spende. Alles dazu in der Infobox. Solidarität ist mehr als nur ein Wort. Und fast fließender Übergang dazu, nicht ganz perfekt, aber die amerikanische Unabhängigkeit war ja auch so ein bisschen der Anfang des Niedergangs der britischen Zuckerkolonien. Wir haben es jetzt gerade schon ein bisschen angesprochen, französischer Zucker war billiger, einfach weil das Land dort fruchtbarer war und man irgendwie schneller die Plantagen einfach auf noch nicht ausgelaugte Böden verschieben konnte. Und dadurch hat man einfach produktiver produziert. Also es basiert natürlich auch auf der Versklavung von Schwarzen, aber man hatte sozusagen durch bessere Böden da teilweise bessere Bedingungen. Aber das war nicht nur die einzige Entwicklung, die das britische Geschäft mit dem Zucker unwichtiger machte, sondern parallel entwickelt sich auch, wie Marx es dann nannte, die große Industrie, also insbesondere auch die Produktion von Baumwollprodukten, Textilien, wie sie auch im Kapital irgendwie ein zentraler Bezugspunkt für Marx war. Wir hatten bereits, wie Zucker und damit auch der Sklavenhandel den Anschub für die Industrialisierung gab. Aber wie entwickelte sich dann eigentlich diese Industrialisierung in Großbritannien seitdem weiter? Und wie wurde durch den dann teilweise auch gewaltsam durchgesetzten Freihandel Großbritannien zu einem weltweiten ökonomischen Akteur? Also René hat ja vorhin schon darüber gesprochen, wie der Freihandel eigentlich dieses merkantile System ablöst. Und in Großbritannien wird eigentlich durch diese große Industrie die maschinelle Produktion immer wichtiger und diese Zuckerproduktion tritt eigentlich immer mehr in den Hintergrund. Und in diesem Kontext wird es eigentlich immer kostspieliger und gar nicht mehr so profitabel, diese Kolonien auf diese Weise weiter zu betreiben. Und vor allem der größte Teil der Gewinne wird eigentlich eher über diese maschinelle Produktion betrieben. Und was vielleicht auch noch interessant ist, also es kommt in diesem Kontext zu dieser amerikanischen Unabhängigkeit und Großbritannien verbietet die Sklaverei ja eigentlich schon viel früher, als in den USA dann die Abschaffung der Sklaverei durchgesetzt wurde. Und ein interessanter Faktor ist, dass ohne die amerikanische Unabhängigkeit wäre auch die Abschaffung der Sklaverei in den USA schon viel früher durchgesetzt worden, als sie dann faktisch durchgesetzt wurde. Und das hängt vor allem auch damit zusammen, dass du eigentlich diese unterschiedlichen Fraktion des Kapitals hast oder unterschiedliche Kapitale, die da eigentlich unterschiedliche Interessen vertreten und die Interessen des Agrarkapitals, vor allem in den Südstaaten der USA, von diesen Pflanzern, die dort leben, sind nochmal andere als die des industriellen Kapitals, was sich dann in Großbritannien herausgebildet und konzentriert hat. Ja, stimmt. Die hatten ja in der ersten Zeit zumindest in den neuen USA gar nicht dasselbe Gegengewicht, wie die karibischen Pflanzer dann im englischen Industriekapital hatten. Also Williams führt ja auch Tabellen an, welche Bedeutung der Kolonialhandel in der Anfangszeit hatte und wie er dann gar nicht mal in absoluten Zahlen gesunken ist unbedingt, aber was für einen kleinen Anteil das am Gesamthandel dann noch hatte, als eben nach Europa mit der beginnenden Industrialisierung in anderen Teilen Europas die Maschinen exportiert wurden, aber auch die Textilien exportiert wurden, Zuckerprodukte aus Britannien und anderes. Und ich fand, weil Buffett das gerade gesagt hat, eine Abschaffung der Sklaverei, das war die Erschöpfung des Bodens und andere Faktoren haben dann gegenüber den französischen Kolonien, die britischen Zuckerkolonien, nicht mehr konkurrenzfähig halten können. Aber es ist ja auch so, dass, und das kommt bei Williams auch an ein paar Stellen vor, hätte es nach der haitianischen Revolution Britannien geglückt, diese Kolonie für sich zu erobern, wäre die Sklaverei nicht abgeschafft worden, weil völlig klar ist, die Franzosen haben diese Kolonie mit Sklavenarbeit betrieben und auch Großbritannien hätte sie weiter mit Sklavenarbeit betrieben. Also das war ein entscheidender Wendepunkt in den ersten Jahren des 19. Jahrhunderts dann. Und das ist auch nochmal ein wichtiges Gegenargument zu der Argumentation von Adam Smith dazu, dass die Sklaverei abgeschafft wird, weil sie nicht mehr profitabel ist. Also sie ist nicht an sich nicht so profitabel, sondern das hängt total auch mit den politischen Umständen zusammen. Was ist, also wie sieht's eigentlich mit Widerständen der Sklaven aus? Was sind eigentlich die politischen Ausgangsbedingungen und nicht nur die ökonomischen? Ja, ich wollte auch so ein bisschen darauf hinaus, dass auch sozusagen ein Anteil der Wertschöpfung in Großbritannien, die Zuckerplantagen auch immer irrelevanter wurden und auch andere dann einen größeren Beitrag zur Volkswirtschaft geliefert haben und deswegen auch deren Interessen dann dominanter waren im britischen System. Also sprich, dass die das merkantile System, das sozusagen auf Produktionsschutz aufgelegt war, was sozusagen auch für die Pflanzer dann in der Karibik noch sehr funktional war, weil es ihnen ihre Profite garantiert hat. Aber die anderen, also die Entwicklung in die andere Richtung, nämlich Großbritannien ist der Produzent der Welt und verteilt dann sozusagen seine Textilprodukte und so weiter und so fort, die ganze Welt behindert hat. Und dadurch, dass aber diese Wirtschaftssparte immer wichtiger war, haben sich dann eben andere Kapitalfraktionen durchgesetzt im britischen System. Aber auch, ja, stimmt, ist ein interessanter Aspekt, dass das natürlich wahrscheinlich die Abschaffung der Sklaverei in den USA nochmal enorm verzögert hat. Also Adam Smiths Prognose, Sklaverei sei kein dauerhaft tragfähiges System, hat sich ja dann nun trotzdem irgendwie bewahrheitet, jetzt sozusagen aus anderen Gründen, als er es gesagt hat. Aber genau. Laut Williams richtet sich die Infragestellung der Sklaverei ja dann vor allen Dingen auch gegen das Monopol der westindischen Inseln, also der Aufstieg und Fall des Merkantilismus, auch der Aufstieg und Fall der Sklaverei, schreibt er wortwörtlich. Dieser Angriff vollzog sich in drei Phasen. Ich habe es jetzt auch gerade schon kurz angesprochen. Zuerst der Angriff auf den Sklavenhandel, dann auf die Sklaverei selbst und schließlich dann die Präferenzzolle auf Zucker. Also der Sklavenhandel wurde 1807 verboten, die Sklaverei 1833 und die Bevorzugung der westindischen Zuckerproduktion, zumindest innerhalb des britischen Weltreichs, am 1846. Wie veränderte sich dann die ökonomische Situation und wie trug das zu Williams dazu bei, dass dann die Sklaverei letztlich auch abgeschafft wurde? Also inwiefern hat diese Zuckerproduktionsmonopolsache überhaupt was mit der Sklaverei zu tun? Also warum hatte dann das britische Kapital Interesse, dass die Sklaverei abgeschafft wird? Auch da spielen internationale oder politische Faktoren beziehungsweise die Konkurrenz zu Frankreich eine ziemlich große Rolle, weil erstmal die Unterbindung des Sklavenhandels war ja eine Maßnahme, um den französischen Konkurrenten in der Karibik von seinem Arbeitskräftenachschub abzuschneiden. Natürlich hatte man auch in Südamerika weiterhin spanische und portugiesische Kolonien, also die hat das auch getroffen. Man hat dann erste Unabhängigkeitsbestrebungen in Brasilien gehabt, die sich dann von der portugiesischen Krone auch gelöst haben. Und das war unter anderem eine imperialistische Maßnahme von Großbritannien, die Seemacht zu nutzen, unter dem Vorwand, den Sklavenhandel zu unterbinden und damit aber bis in die Länder hinein, also als Schutzmacht Brasiliens aufzutreten. Die Sklaverei in Brasilien selbst wurde erst in den 1880ern abgeschafft. Also da vergingen fast 100 Jahre nochmal, beziehungsweise auf dem afrikanischen Kontinent dort. unter dem Vorwand, den Sklaven fangen, unterbinden zu wollen, dann quasi eine Militär- und Polizeifunktion auf dem Festland auch mehr und mehr einzunehmen. Also das war eine Maßnahme, die auf jeden Fall gegen die Konkurrenten gerichtet war. Und letztendlich die Abschaffung der Sklaverei hatte dieses Element auch, nämlich dieses, wenn wir die in unseren Kolonien abschaffen, befördern wir die Kämpfe in den Kolonien der Konkurrenten auch, weil jedes Mal, wenn es hieß, die Sklaverei wird möglicherweise abgeschafft, die Bedingungen werden verbessert und so, gab es in den britischen Kolonien, das haben sie aus ihrer eigenen Geschichte gelernt, Aufstände. Also man darf sich das nicht vorstellen, dass erst im 19. Jahrhundert oder sowas Sklavenaufstände passiert sind, sondern eigentlich zu jeder Zeit gab es Kämpfe und auch immer wieder, gerade auf Barbados und anderen britischen Kernkolonien ihres Zuckerreiches, immer wieder Massenaufstände, wenn es hieß, möglicherweise werden Bedingungen verbessert für die Sklavinnen. Die Verbesserung kam dann nicht und dann haben die Leute eben gedacht, okay, wir müssen die Sache in die eigene Hand nehmen. Also das war ein extrem wichtiger Faktor. Das wollten sie auf andere Kolonien übertragen letztendlich. Und es hat sich natürlich auch durchgesetzt, die Erkenntnis, dass in den Plantagen extrem viel Kapital gebunden ist, die aufrechtzuerhalten, die mit Arbeitskräften zu versorgen. Wenn man zu einer freieren Form der Ausbeutung geht, wo die Leute selbst für ihre Versorgung verantwortlich sind, wo sie Pachtbauern werden oder andere Sachen, kann man diese Kapitalbindung eben auf andere übertragen. Man kann das freigeborene Kapital, die Profite, die man daraus dann generiert, wieder für andere Bereiche nutzen, also für den Handel wieder zurück in die Industrie fließen lassen und andere Sachen. Also Aufstände und das eine Beispiel der haitianischen Revolution sind die einzigen Beispiele auch von Widerstand von Versklavt. Was gab es dann noch für Geschichte? Ich denke jetzt an die Maroons zum Beispiel. Maroons waren in Jamaika eine Bewegung von Sklavinnen. Das hat ein bisschen mit der Geografie von Jamaika auch zu tun. Das ist ja eine der größten Inseln in der Karibik, anders wie Barbados oder noch kleinere Inseln, die überschaubar waren. Und auf Jamaika gibt es auch unwegsames Gebirge, wo sich dann Communities sich selbstbefreiter Sklavinnen herausgebildet haben, die dann unter einer Form von Selbstverwaltung in Dorfgemeinschaften gelebt haben. Das hat man aber auch in British Guyana und anderen Teilen, wo es halt unwegsamen Dschungel gibt, wo es auch Gebirge gibt, wo Leute sich zurückziehen können, die dann auch geschafft haben, sich zu verhandeln, teilweise auch nach langen Jahren des Krieges und Kampfes, zumindest Absprachen mit der Kolonialmacht treffen durften, dass sie nicht wieder versklavt wurden, sondern dann tatsächlich eine gewisse Selbstverwaltung aufrechterhalten wurde und sogar Handel eingegangen wurde. Ja. Ich glaube, in Haiti, also zumindest bei den schwarzen Jakobinen, habe ich sowas auch gelesen gehabt. Und in Florida gab es ja auch so in den Sümpfen dann sozusagen so Rückzugsgebiete von Versklavten. Also nicht, dass jetzt sozusagen der Eindruck entsteht, dass es keinen Widerstand gegeben hat der versklavten Menschen selbst und dass es jetzt irgendwie nur aus ökonomischen Effekten heraus passiert ist. Nein, überhaupt nicht. Und ich fand das auch sehr bezeichnend, dass Williams angeführt hat. Er stützt sich ja sehr viel auf Briefverkehr, auch zwischen den Kolonialherren und den Plantagenbesitzern, dass man zum Beispiel die Iren wieder entwaffnen müsste in den Kolonien, weil die sich an jedem verfügbaren Aufstand und Widerstand gegen die Engländer beteiligen, aus ihrer eigenen Geschichte ja auch heraus. Also es war sehr naheliegend, dass gerade Leute, die auf der englischen oder britischen Insel in Schottland oder auch vor der Insel in Irland kolonisiert wurden, dass die sich sehr schnell dem Widerstand angeschlossen haben. Genau. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass diese Verengung auf so eine spezifisch schwarze Sklaverei und auch diese juristische Unterscheidung, die dann immer mehr durchgesetzt wurde in den Kolonien, ja unter anderem auch ein Effekt des gemeinsamen Widerstands war, der sich auf vielen Plantagen einfach dadurch ergeben hat, dass auch unterschiedliche Formen der Ausbeutung auf derselben Plantage existiert haben. Hm. Gut. Und vielleicht auch noch wichtig, es ist, glaube ich, auch so, dass Großbritannien so ziemlich den Sklavenhandel auch dominiert hat. Also das heißt, eigentlich waren auch die Franzosen, Spanier und so immer auch abhängig davon, dass sie neue Menschen von britischen Sklavenhändlern angeliefert bekommen haben. Deswegen hatten sie da auch sozusagen der Hebel, ne, war das. Genau, ja. Das ist nur sozusagen für das Verständnis, glaube ich, wichtig, warum das eine sinnvolle Maßnahme in so einem zwischenimperialistischen Konflikt ist, Sklavenhandel zu verbieten. Gut, also Großbritannien hat den Handel mit Sklaven eingeschränkt und dann letztlich auch irgendwann verboten, aber das bedeutet ja noch nicht das Ende der Sklaverei, weil andere Akteure dann eben dran festgehalten haben, wir haben gerade ein bisschen drüber gesprochen. Wie lange hat es denn eigentlich dann noch gedauert, bis Sklaverei dann tatsächlich irgendwie international abgeschafft und geächtet wurde? Also wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, Brasilien war das letzte Land, was die Sklaverei offiziell verboten hat, in den 1880ern. Ich weiß gerade nicht mehr, was das genaue Jahr ist. Und das ist auch in den verschiedenen karibischen Kolonien eigentlich in unterschiedlichen Stufen passiert. Also in den USA ist es in den 1860ern. Wir haben gerade schon gehört, in Großbritannien wird es 1804 abgeschafft. Und ich würde sagen, auf so einer informellen Ebene hat es auch nach der formalen Abschaffung der Sklaverei aber immer noch sklaverei-ähnliche Verhältnisse gegeben. Oder auch wenn das rechtlich noch nicht richtig durchgesetzt war, gab es einige Plantagen, auf denen SklavInnen weitergearbeitet haben. Die Übergänge von Sklaverei und Lohnarbeit waren auch teilweise, insbesondere in den USA, auch relativ fließend. Also es ist teilweise hast du Sklavinnen, die auf einer bestimmten Plantage als Versklavte gearbeitet haben. Die Sklaverei wird abgeschafft und sie arbeiten als Lohnarbeiterin eigentlich weiter auf derselben Plantage, und an den Arbeits- und Lebensbedingungen ändert sich eigentlich nicht besonders viel. Das heißt, bis die Sklaverei faktisch abgeschafft wurde, hat es auch nach der offiziellen Abschaffung der Sklaverei noch ein bisschen gedauert. Ja, ich finde, man kann das auch ganz gut dem moralischen Argument, womit sich ja vor allen Dingen, also USA, aber auch UK vor allen Dingen brüsten, wir haben die Sklaverei abgeschafft, die tun ja immer so, als hätten sich da im Parlament ein paar englische Gentlemen zusammengesetzt und hätten gedacht, das ist aber unmoralisch, deshalb schaffen wir das jetzt mal ab, weil wir die besseren Menschen sind und heute leben wir in einem besseren, menschlicheren Kapitalismus. Aber die hatten ja überhaupt kein Problem damit, weiter Baumwolle von den Sklavenplantagen in den USA zu kaufen, die industriellen Kaffee von den Sklavenplantagen von Brasilien zu kaufen oder Kuba. Kuba war, glaube ich, eine der letzten karibischen Kolonien, war eine spanische Kolonie. Das war sogar bis in die 1890er gab es da Sklavenplantagen, also sehr lange. Da haben sie auch Zucker eingekauft. Das war der größte Zuckerproduzent dann Ende des 19. Jahrhunderts. Und von wegen Moral oder andere Sachen, die haben sich überhaupt nicht daran gestört, weiterhin mit diesen Sklavenplantagen gute Geschäfte zu machen. Ja, also ihr habt es ja schon gesagt, die Zucker- und Baumwollplantagen waren letztlich kapitalistische Unternehmen und die Investitionen in unfreie menschliche Arbeitskraft war eine Kapitalanlage. Aber auch heute gibt es ja, also sozusagen, wo die Sklaverei jetzt mal abgeschafft ist, auch heute gibt es ja noch Formen unfreier Arbeit im Kapitalismus. Ihr habt ja einen eigenen Text auch noch beigesteuert, in dem es unter anderem darum geht, wie Sklaverei mit Kapitalismus zusammengeht. Was unterscheidet denn eurer Meinung nach freie Arbeit, sozusagen die doppelte Freiheit nach Marx, von unfreier Arbeit, beziehungsweise wo gleicht sie sich auch oder wo sind die Übergänge fließend, wie ihr argumentiert? Also ein Argument, von dem wir ausgehen, beziehungsweise dem wir versuchen zu widersprechen durch unsere historische und auch Formanalyse davon, welche Rolle Sklaverei im Kapitalismus hat, ist, dass Sklaverei eben diese vorkapitalistische Produktionsweise ist, die dann abgeschafft wird durch die Entstehung des Kapitalismus. Also diese Vorstellung, die bei Smith vorhanden ist. Und ich würde sagen, die auch viele MarxistInnen gerade so im Westen vertreten. Und das der Punkt, den wir machen, ist eigentlich, dass sozusagen diese Sklaverei Form der kapitalistischen Arbeit sind oder Form der kapitalistischen Aneignung von Mehrarbeit, die sich in den Anfängen des Kapitalismus durchsetzt. Und die Abschaffung hat natürlich nicht nur mit den Kämpfen gegen die Sklaverei zu tun, sondern da gibt es auch objektive Faktoren, aber die vor allem dadurch dann irgendwann kostspielig wird, dass die Sklaven sich auflehnen, dass es irgendwie eine Aufstandsbekämpfung braucht und dass auch die Revolution in Haiti eine bestimmte Ausstrahlungskraft hat, würde ich jetzt vielleicht mal so sagen. Und das, woran die sich ähneln, ist eigentlich, dass du eine Arbeiterklasse hast, die eine Form von Mehrarbeit leistet, in der Mehrwert produziert wird, die sich durch das Kapital angeeignet werden kann. Und das ist sowohl bei Sklavenarbeit der Fall, als auch bei kapitalistischer Lohnarbeit. Und die Unterscheidung, die am Anfang existiert, ist erstmal eine, die die politische Form betrifft. Also die einen sind in einem Besitzverhältnis, die anderen sind frei und gleich. Und auch wenn wir wissen, dass im Kapitalismus diese Freiheit und Gleichheit mit Gewalt durchgesetzt werden musste, wissen wir ja, dass die Art, wie die kapitalistische Klassengesellschaft sich reproduziert, schon über diese Prinzipien ist. Also, dass Menschen keine Produktionsmittel besitzen, um sich selbst zu reproduzieren. Und dass sie aber auch juristisch in der Lage sind, ihre Arbeitskraft als solche zu verkaufen. Und dass sie juristisch in der Lage sind, ihre Arbeitskraft frei zu verkaufen, an welchen Kapitalisten sie auch immer möchten, im Gegensatz zu Sklavinnen, die sich das vielleicht nicht aussuchen können, ändert erstmal nichts an dem Faktor, dass in dieser Mehrarbeitszeit ein Mehrwert produziert wird, der sich angeeignet werden kann. Und deswegen ist das Argument, mit dem wir sozusagen ausgehen, dass auch diese Sklaverei, von der Williams jetzt hier ausgeht, die sich in den Anfängen des Kapitalismus herausgebildet hat, eine kapitalistische Form der Arbeit ist. Was natürlich nicht heißt, dass der Kapitalismus nicht trotzdem eine Tendenz hat, die Lohnarbeit durchzusetzen. Und das waren ja auch die Gründe, die Williams anführt für den US-amerikanischen Bürgerkrieg. Auch da ging es nicht um besonders moralische Vorstellungen des amerikanischen Nordens gegenüber dem Süden, sondern der Norden ist bereits industrialisiert, der Süden beruht noch auf einer Form der Agrarökonomie. Deswegen sind sie im Süden eher auf Sklavenarbeit angewiesen als im Norden. Und das sind eigentlich die ökonomischen Gründe für diesen Bürgerkrieg und eben nicht moralische. Ja, ich finde auch, wenn man sich den Kern von Lohnarbeit und Sklaverei anschaut, dann ist es auf jeden Fall erstmal die Loslösung der Produzentinnen von den Produktionsmitteln, was dann natürlich in erster Linie der Boden ist, auf dem sie vorher bäuerlich produziert haben. Das ist dann die ursprüngliche Akkumulation, Vertreibung der Landbevölkerung in die Industrie, die dann entsteht in England, aber auch die Loslösung der dann schwarzen Bevölkerung in Afrika von ihren bäuerlichen Communities, weil die gesamte Welt war eine bäuerlich-agrarische Gesellschaft auf verschiedenen Entwicklungsstufen. Und diese Leute loszulösen und dann unter dem Kommando des Kapitals zu bringen, um dann das, was Bafta ausgeführt hat, sich im Produktionsprozess deren Mehrarbeit direkt anzueignen, im Gegensatz zu meinetwegen Handwerkern oder Leibeigenen, die noch an ihre Produktionsmittel gebunden sind und wo dann das Mehrprodukt erstmal über einen Verkauf oder über Abgaben außerhalb des Produktionsprozesses sich angeeignet werden muss. Und was denn die ganze Frage von Freiheit und Unfreiheit angeht, Bafta hat ja gesagt, ne, was die zentralen Unterschiede dann zwischen Sklavinnen und freien Lohnarbeiterinnen sind, ja auch nicht von Anfang an. Also wir haben ja vorher schon darauf verwiesen, was das für eine Gesetzgebung in England eigentlich auch gab, um Leute, die zwar formal freie Lohnarbeiterinnen waren, aber die anti-armen Gesetzgebung, dass wenn du dreimal vagabundierend erwischt wurdest, wurdest du in ein Arbeitshaus gesteckt und hast deine formale Freiheit damit auch verloren gehabt und hast auch in England quasi Sklavenarbeit verrichten müssen. Und somit ist Freiheit ein gewisses Spektrum, was sich auch danach richtet, was gerade als Freiheit definiert wird. Und Bafta hat das ja gesagt, wir richten uns dann bei der Betrachtung eben nach bürgerlicher Freiheit, weil wir vom bürgerlich-kapitalistischen System sprechen, aber haben auch in dem Beitrag so ein bisschen einen Rückgriff auf die Sklaverei in der Antike und zu anderen Zeiten, wo Freiheit auch nochmal anders definiert wurde. Also den doppelt freien Lohnarbeit gab es zwar zu der damaligen Zeit auch schon, aber sowas wie den doppelt freien Lohnarbeiter nach der heutigen Definition von bürgerlicher Freiheit, das war natürlich weit weg in anderen Gesellschaften, weil das eine gesellschaftliche Definition ist. So mit Blick sozusagen auf die Breite von Möglichkeiten zwischen freier und unfreier Arbeit, wenn wir zum Beispiel mal an Migrantisierte denken, insofern, dass sie so zum Beispiel nicht deutsche Staatsbürgerschaft haben, Aufenthaltstitel und so weiter und so fort, sich in ganz andere Zwangsverhältnisse begeben, wenn sie jetzt bei einem ganz normalen Arbeitgeber hier in Deutschland ein Lohnverhältnis eingehen, also wenn der Aufenthaltstitel beispielsweise dranhängt, es gibt also eine Art Spektrum und das sind dann eher dann besonders entrechtete Teile der lohnabhängigen Klasse, wenn ich euch jetzt richtig verstehe. Also sozusagen auch Sklaven sind sozusagen dann die maximal entrechteten Teile der lohnarbeitenden Klasse aber am Ende. Oder sind sie eine eigene Klasse trotzdem noch? Ja, sie sind ja keine Lohnempfänger. Ne? Also sie kriegen keinen Lohn, um sich selbst zu reproduzieren, sondern das sind Kosten, die sie über ihre Arbeit auf der Plantage dann decken müssen. Das ist also eine Ausgabe, die der Plantagenbesitzer dann machen muss. Und sie kriegen keinen Lohn, mit dem sie sich ihre Arbeitskraft reproduzieren können oder sowas. Sondern sind davon abhängig, dass dann Unterkunft, Kleidung, Nahrung ja oftmals unter Bedingungen, die nicht zum Überleben ausreichen, gestellt werden. Also das ist schon nochmal ein zentraler Unterschied zwischen jemandem, der tatsächlich Lohn empfängt. Wir hatten ja auch schon über unterschiedliche Formen der Schuldknechtschaft gesprochen, mit der ja Menschen aus Europa auch in die Amerikas zum Beispiel verschifft wurden, also gerade die Irinnen oder so. Ich würde sagen, das sind so Formen der unfreien Arbeit, die auch heute noch relativ präsent sind. Also diese Sklaverei, bei der Menschen wirklich im Besitz des Sklavenhalters sind und in der Form auf der Plantage arbeiten, die sind ja in der Form relativ überkommen. Aber das heißt ja nicht, dass Formen, wir würden jetzt sagen, von moderner Sklaverei nicht mehr existieren. Und die bestehen eher da drin. Also du hast es gerade schon gesagt, wir haben migrantisierte Arbeit. Also gerade wenn wir uns das Agrarkapital in Deutschland anschauen, dann sehen wir SpargelstecherInnen aus Osteuropa oder sowas, denen dann die Pässe abgenommen werden und die erst wieder ausgehändigt werden, wenn sie Beträge abgezahlt haben, die für die sie dann für ihre Unterkunft zum Beispiel bezahlen müssen oder wo sie die Transportkosten erstmal ersetzen müssen und so weiter und so fort. Also das sind Formen, die wir jetzt noch sehr präsent vorfinden. Ich glaube, viele von diesen Debatten haben in den letzten Jahren auch existiert in Bezug auf Arbeit, die so in den Golfstaaten zum Beispiel existiert. Also ich weiß noch, als die Fußball-WM in Katar ausgerichtet wurde, da war das ja ein sehr präsenter Diskurs, dass viel von der Infrastruktur für diese Fußball-WM von Sklavenarbeit errichtet wurde und das sind diese Formen der Arbeit, die dort eigentlich immer noch relativ breit existieren eigentlich, vor allem durch migrantische Arbeit aus Südasien zum Beispiel. Ich finde, das ist ein ganz gutes Beispiel, was du meintest mit den Spargelstechern oder im Agrarsektor insgesamt, was du als Erntehelfer von irgendwelchen Recruiting-Firmen, sogenannten Recruiting-Firmen in Osteuropa angeworben werden und dann unter den Bedingungen arbeiten, als in den britischen Karibikkolonien die Sklaverei abgeschafft wurde, gab es ja erstmal so eine Übergangsphase, wo die ehemaligen Sklavinnen noch 5 Jahre oder länger auf der Plantage ihre eigene Freilassung erarbeiten mussten. Zusätzlich wurden die Plantagenbesitzer pro Kopf der freigelassenen Sklavinnen horrend entlohnt. Also das sind umgerechnet in heutige Beträge Milliardenbeträge, die dann an sie geflossen sind aus der Staatskasse, die dann wieder zurück in das Industrie, in den Industriesektor geflossen sind. Und dann wurde die unfreie Arbeit der Sklavinnen ersetzt durch eine gebundene Vertragsarbeit, vor allen Dingen aus Indien, aus China, also hauptsächlich Indien. Deshalb hat man auch eine gemischte Bevölkerung, vor allen Dingen in den Karibikkolonien, British Guyana, ehemals heute Guyana, wo auch Walter Rodney herkommt. Da gibt es eine indo-guyanesische Bevölkerung, eine afro-guyanesische, was sich dann danach aufteilt, woher dann die Vorfahren der Leute kamen. Und diese Vertragsarbeiter mussten, sehr ähnlich wie heute, die Überfahrt aus ihrem Land dann in einem Zeitraum von 5 bis 10 Jahren abarbeiten. Und der Zeitraum hat sich dann auch dementsprechend verlängert, wenn ihnen irgendwelche Verfehlungen nachgesagt wurden. Also wenn du auf Arbeit ausgefallen bist, wenn du angeblich was kaputt gemacht hast oder sowas, da kann man heute noch in die Kondition für die Erntehelfer gucken, die dann auch, denen das einfach vom Lohn abgezogen wird dann. Oder auf dem Bau, genauso. Bau ist ja auch so ein Sektor, wo das extrem eine Rolle spielt. Ja, also ist jetzt sozusagen das formale Lohn erhalten etwas, was tatsächlich dann ein Argument dafür ist, dass versklavte Menschen eine eigene Klasse sind, weil ich denke jetzt zum Beispiel, es gibt ja auch Konstellationen, wo Arbeitskräfte nur in den Shops der Eigentümer ihres Arbeitsorts einkaufen dürfen und sozusagen faktisch das Geld auch komplett bei den Kapitalisten bleibt, sozusagen, wo die Leute dann noch verschuldet dann am besten da rausgehen. Also ich würde nochmal gerne auf die Frage, sind Sklaven eine eigene Klasse oder sind sie Teil des Proletariats, der lohnabhängigen Klasse? Darauf würde ich gerne nochmal zurückkommen. Wie würdet ihr das sehen? Sklavinnen bilden eine eigene Klasse, auch historisch, vor allen Dingen im Römischen Reich in der Produktionssphäre, also wo sie dort auch schon auf Plantagen eingesetzt wurden in der Produktion. Dann gab es aber lange Phasen in der Geschichte, wo Sklavinnen weniger in der Produktion eingesetzt wurden, sondern eine konsumtive Rolle gespielt haben, also entweder als Soldaten eingesetzt wurden oder in Haushalten eingesetzt wurden, also eher Dinge verbraucht haben in diesem Rahmen oder in der Verwaltung als Sachen produziert haben. Und ich würde schon sagen, dass in der Frühgeschichte des Kapitalismus die Lohnarbeitenden und die Sklavinnen eine gemeinsame Klasse bilden mit den jeweiligen Unterschieden, weil Lohnarbeit war ja auch nicht gemeint, das ist ja auch nur diese Verpflichtung, in den Company-Shops dann einkaufen zu gehen oder so, die war ja überhaupt nicht, lange nicht so frei, wie wir sie heute aus europäischen Verhältnissen kennen und ist in vielen Orten der Welt immer noch nicht so frei. Mhm. Also. Ja. Okay. Gut, dann würde ich gerne noch vielleicht auch so eine Formulierung, die mir aufgefallen ist, die macht nämlich noch einen Unterschied zwischen einer Sklavenhaltergesellschaft und einer Gesellschaft mit Sklaverei. Könnt ihr das vielleicht noch mal kurz erläutern? Du hast jetzt, glaube ich, schon ein bisschen angesprochen, René. Genau, da lässt sich ganz gut dran anknüpfen. Ich würde sagen, das versuchen wir in dem Beitrag auch so ein bisschen zu argumentieren, dass es historisch eine Produktionsweise der Sklaverei gab, nämlich im antiken Europa, Griechenland, aber vor allen Dingen als Reinform im Römischen Reich, ohne zu sagen, dass alle Ausgebeuteten oder alle Arbeiterinnen Sklaven waren. Also gibt eine übergeordnete Produktionsweise, wie heute der Kapitalismus, in der, ich glaube, das ist ein bisschen rausgekommen, verschiedene Formen freier und unfreier Arbeit miteinander existieren, aber eine dominant ist. Ich würde sagen, die kapitalistische oder die Phase der kapitalistischen Sklavenarbeit war keine Produktionsweise der Sklaverei, weil der Kapitalismus im Kern auf dem Verhältnis zwischen Lohnarbeit und Kapital beruht. Aber, und dann lässt sich nochmal auf der, wie soll ich sagen, soziologisch-politischen Ebene unterscheiden, Sklavenhaltergesellschaften war die USA, auch wenn sie kapitalistisch war, trotzdem, weil das die Gesellschaft und die Gesetzgebung und andere Sachen in einem Maße geprägt hat, dass das quasi im Überbau einen dominanter Faktor war. Und Sklavengesellschaften waren dementsprechend auch die griechische Antike, die römische Antike. Und dann gab es sehr viele Gesellschaften, die Gesellschaften mit Sklaven waren, wo das aber eben nicht weder im Überbau noch auf der Produktionsebene irgendwie der dominante Faktor war, aber die trotzdem existiert hatten daran. Dann noch vielleicht so eine letzte Frage. Also wir haben jetzt hier darüber gesprochen, dass irgendwie Sklaverei jetzt formal abgeschafft und geächtet ist. Aber trotzdem liest man ja immer wieder, dass es ja auch noch sowas gibt wie Sklavenmärkte, dass teilweise Geflüchtete gefangen werden und dann auch tatsächlich als Eigentum von anderen Menschen verkauft werden. Wir kennen sowas wie Zwangsprostitution. Also auch wenn es jetzt formal illegalisiert ist, welche Rolle spielt eigentlich Sklaverei heute noch? So die ganz sozusagen ganz klassische, nicht irgendwelche Knebelverträge, sondern wirklich Menschen werden ihres Eigentums, also sozusagen ihres bürgerlichen Eigentums über sich selbst beraubt. Also es gibt's auf jeden Fall heute noch. Es spielt auf jeden Fall nicht die wesentliche Rolle für die Kapitalakkumulation, die es gerade in der Anfangsphase des Kapitalismus gespielt hat. Also es ist nicht so, dass es eine Produktionsweise gibt, die spezifisch darauf beruht, dass es diese Form der Sklaverei auch heute noch gibt. Ich denke aber, dass es wichtig ist zu verstehen, dass es unfreie Formen der Arbeit im Kapitalismus immer geben wird. Also dass es schwer vorstellbar ist, dass es einen Kapitalismus gibt, in der ausschließlich freie Lohnarbeit existiert, weil es auch nicht unbedingt im Interesse des Kapitals ist, Menschen politische Freiheitsrechte einfach so zuzugestehen. Ich denke, das ist eine Argumentation, die sich eher fälschlicherweise durchgesetzt hat durch die abolitionistische Bewegung, also die bürgerliche Bewegung zur Abschaffung der Sklaverei, die versucht hat, mit moralischen Argumenten diese Abschaffung durchzusetzen und dadurch eben auch dieses Argument verallgemeinert hat, dass die Sklaverei sich gar nicht rechnet für das Kapital, beziehungsweise dass unfreie Formen der Arbeit sich gar nicht rechnen für das Kapital. Und das ist ein Argument, das machen wir aber auch in unserem Artikel, das gibt aber natürlich trotzdem eine Tendenz zur Durchsetzung der Lohnarbeit, weil das Verhältnis, auf dem die Kapitalakkumulation im Wesentlichen beruht, eben das zwischen Kapital und Lohnarbeit ist. Ja, genau, das hat ja auch was mit der Frage der Reproduktion zu tun. Das war ja auch ein Problem einer ausufernden Sklavenökonomie, dass wenn eine Plantage erst einmal ausgestattet ist mit Kapitalgütern, also allem, was zur Produktion gebraucht wird, wenn die ausgestattet ist mit Sklavinnen, hast du natürlich ein Gewinn, der dadurch erwirtschaftet wird, aber dadurch, dass die Sklavinnen auf so einem geringen Lebensniveau gehalten werden, dass sie nur die billigsten Sachen bekommen, dass sie eine Ressource sind, die in einer bestimmten Anzahl von Jahren verbraucht werden, dass die viel weniger Waren konsumieren und vor allen Dingen kein Geld, wie wir Lohn bekommen. Wir geben dann Geld für die Miete aus, für die Gebrauchsgüter, die wir haben, also klassische Lohngüter und sowas. Darauf ist ja die Kapitalreproduktion angewiesen. Und das ist natürlich bei so einer Sklavenplantage, auch wenn sie hunderte von Sklavinnen hat, die darauf arbeiten, nicht ausgelegt, sondern das ist auf so einem geringen Niveau, dass dann die Reproduktion irgendwann in Stocken gerät. Und das spricht Williams auch an in seinem Artikel. Querschlag zu heute. Glaube ich, hat man immer noch sklavenähnliche oder Sklavenverhältnisse, unter denen Leute arbeiten. Die absolute Zahl der Menschen, das gibt Erhebungen darüber, aber es ist natürlich extrem schwer, das genau zu fassen. Wo fängt ein sklavenähnliches Verhältnis an? Wo hört das auf? Also wo wir wieder auf dieser Skala von Freiheit und Unfreiheit sind. Aber die absolute Zahl der Menschen ist heute wahrscheinlich höher als zum Zeitpunkt der kapitalistischen Sklaverei, also in der entstehenden Moderne, und hat trotzdem einen geringeren Anteil gegenüber Wohnarbeit, als sie das zum damaligen Zeitpunkt hatte, aber existiert in den Minen, in der Zentralafrikanischen Republik, im Kongo, in anderen Bereichen. Prostitution, Zwangsprostitution, Menschenhandel, solche Sachen spielen eine enorme Rolle dabei. Und das darf man gerade, Deutschland rühmt sich ja auch damit, ne, wir sind hier inmitten in Europa, alles ist liberal und so, aber ich glaube gerade die weibliche Form der Sklaverei, also Prostitution, Zwangsprostitution, Verschleppung von Frauen, spielt hier eine extrem große Rolle, was sehr oft negiert wird tatsächlich. Und das ist aber auch in anderen Staaten so. Also wenn man sich das anguckt, Aber ja, Erhebung darüber, weil die Leute natürlich nirgendwo hingehen, sich nirgendwo hin melden, entrechtet sind, entmündigt sind, ist sehr schwierig. Aber es existiert, es hat einen Bezug auch zur Produktion, weil welche Rohstoffe werden gefördert? Lithium, Kobalt, Kupfer, alles das, was wir für elektronische Geräte brauchen, die dann wieder in den imperialistischen Zentren vor allen Dingen verkauft, also konsumiert und damit auch verkauft werden. Das heißt, das, was dann in unseren Handys ist, in unseren Computern und überall, das wird auch unter solchen Bedingungen hergestellt. Erinnern wir uns doch mal daran, wie mit dem Lieferkettengesetz sozusagen umgegangen wurde, was da für Widerstände gegen mobilisiert worden sind. Und genau. Vielen Dank, dass ihr da wart. Das war ein super spannendes Gespräch. Ich hoffe, euch da draußen hat es auch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal oder hören uns beim nächsten Mal bei der Kommunistenkneipe. Ciao. Vielen Dank. Ciao. Liebe Kneipenfreundinnen, noch nicht wegschalten, denn wir haben eine kleine Bitte an euch. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann vergesst nicht, uns zu abonnieren auf YouTube und auf Spotify. Und was ihr auch noch machen könnt, ihr habt neben diesem Abo-Button noch die Möglichkeit, auf Spotify und auf YouTube diese kleine Glocke zu drücken. Und wenn ihr das macht, verpasst ihr keine einzige Folge mehr, denn ihr werdet direkt benachrichtigt, wenn neue Folgen hochgeladen werden. Und für YouTube auch ganz wichtig für Algorithmus, liken und wenn ihr Bock habt, auch kommentieren und ja, in allen Fällen natürlich auch gerne teilen, wenn ihr die Folge gut fandet. Und ihr könnt uns auch finanziell unterstützen. Ihr findet unsere PayPal-Daten oder unsere Kontodaten jeweils in der Beschreibung. Vielen, vielen, vielen, vielen, vielen, vielen, vielen Dank für jede noch so kleine Unterstützung.